Des Hebräers Geschäft blüht dabei auf allen Seiten. Die aufgeklärt sein wollenden Leserkreise strömen ihm zu und zugleich vernichtet er das Ansehen der alten Autoritäten, um sich selber an deren Stelle zu setzen. Der jüdische Presseinfluss ist somit in allen Beziehungen des Volkslebens aller Staaten verwirrend und zersetzend wirksam. Das Endergebnis muss überall der staatliche und kulturelle Zusammenbruch sein. Der Weltkrieg und seine Nachwirkungen beweisen es. Die nachfolgenden Angaben können, besonders bei dem häufigen Wechsel der Schriftleiter und Mitarbeiter, keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Sie sollen lediglich ein anschauliches Bild vom jüdischen Einfluss auf das Zeitungswesen geben. Das Berliner Tageblatt wurde im Jahre 1871 von Rudolf Mosse, das ist Ruben Moses, gegründet. Der Aufruf zur Begründung des Blattes war an die Judenschaft in Deutschland gerichtet und besagte, dass es leider noch an einem verbreiteten Organ für die Wahrnehmung der Interessen des Judentums im öffentlichen Leben fehle. Solchem Bedürfnis sollte das neu zu gründende Berliner Tageblatt abhelfen. Diesem Programm ist das Blatt bis auf den heutigen Tag treu geblieben. Jeder Jude ist ein freiwilliger Agent des Berliner Tageblattes, er kauft und empfiehlt es überall und der ahnungslose deutsche Philister folgt darin seinem Beispiel. Der jetzige Leiter ist Theodor Wolf, der Neffe Rudolf Mosses. Er bekannte, dass ihm bei Ausbruch des Krieges 1914 ein Frösteln befallen habe, nannte nach Ausbruch der Revolution die Begeisterung bei Kriegsbeginn einen Begeisterungsrummel. Er ist ein Hauptmitbegründer der Demokratischen Partei, deren Ziel es war, eine Einigung des Bürgertums zu verhindern. Unter den Mitarbeitern stellen Hebräer den Hauptteil. In der Festschrift des Berliner Tageblatts zur Feier des 70. Geburtstags seines Verlegers 1913 sind unter den ständigen Mitarbeitern des Blattes 143 Juden oder jüdisch verheiratete Schriftsteller aufgeführt. Selbstverständlich fehlen auch Renommierchristen nicht. Geradezu gemeingefährlich für unser deutsches Volk wirkt das Berliner Tageblatt im Auslande, weil es dort als das größte deutsche Blatt durch die internationale Judenschaft in allen Hotels und öffentlichen Lokalen verbreitet wird. Das Ausland kennt Deutschland nur in dem Zerrbild, welches das Berliner Tageblatt von allen deutschen Zuständen liefert. Die Losung gegen Autokratie, Militarismus, Junkerkaste haben die Feinde dem Berliner Tageblatt entnommen. Die uns unfassbare Feindseligkeit der ganzen Welt gegen die Deutschen ist wesentlich auf seine Wirksamkeit zurückzuführen. Der Firma Mosse gehören ferner Berliner Morgenzeitung, Berliner Volkszeitung, der Firma Ullstein und Co. gehören die Vossische Zeitung, Berliner Morgenpost, BZ am Mittag, Berliner Abendpost, Berliner Allgemeine Zeitung. Jüdische Tageszeitungen in der deutschen Provinz sind Wilhelmshavener Tageblatt, Generalanzeiger für Stettin und die Provinz Pommern, Stettiner Abendpost, Danziger Zeitung, Danziger Neueste Nachrichten, Oderblatt Küstrin, Nachrichten für Stadt und Land Oldenburg, Neue Zeitung Charlottenburg, Königsberger Hartungsche Zeitung, Emser Zeitung, Dortmunder Tageblatt, Kasseler Tageblatt, Hallische Allgemeine Zeitung und Saale Zeitung, Mitteldeutscher Kurier Magdeburg, Frankfurter Zeitung und Handelsblatt, Frankfurter Bürgerzeitung, Kleine Presse Frankfurt, Bielefelder Generalanzeiger, Hessische Landeszeitung Marburg, Jenaische Zeitung, Neuester Anzeiger Mainz, Breslauer Morgenzeitung, Breslauer Gerichtszeitung, Bunzlauer Stadtblatt, Ostdeutscher Lokalanzeiger, Ostdeutsche Presse, Bromberger Zeitung, Neuer Görlitzer Anzeiger, Dresdner Neueste Nachrichten, Coburger Zeitung, Neue Badische Landeszeitung, Mannheimer Generalanzeiger, Fränkische Nachrichten Erlangen, Tübinger Chronik. Jüdische Mitredakteure haben zum Beispiel die Münchener Neuesten Nachrichten, die Altonaer Nachrichten, das Darmstädter Tageblatt, das Wiesbadener Tageblatt, der Fränkische Kurier, die Barmer Zeitung, die Neue Hamburger Zeitung, das Stuttgarter Neue Tageblatt und so weiter. Jüdische Telegrafenbüros sind Wolfs Telegrafenbüro, Hirsch Herold, Presstelegraf, Telegrafenunion. Die deutschen Korrespondenzbüros, das heißt die Lieferanten von Mitteilungen und Aufsätzen für die Zeitungen, sind überwiegend jüdisch. Es seien beispielsweise an Berliner Korrespondenzen genannt, Allgemeine Zeitungskorrespondenz, Berliner Lokalkorrespondenz, Berliner Politischer Tagesdienst, Berliner Zeitungskorrespondenz, Le Correspondance Internationale, Freisinnige Beiträge, Korrespondenz für Gerichtsverhandlungen, Kongresse, Feierlichkeiten und so weiter, Russischer Kurier, Das neue Feuilleton, Salon Feuilleton, Korrespondenz für Kunst und Wissenschaft, Welt und Wissen, Feuilleton-Korrespondenz und technische Korrespondenz, Korrespondenz Gelb, Oktav-Korrespondenz für Zeitungen. Ferner sind 2/3 der wirtschaftlichen und sozialpolitischen Korrespondenzen jüdisch. Der Berichterstatterdienst in Deutschland für das Ausland liegt zu 9/10 in Judenhand. Auch die Fachzeitschriften Deutschlands sind weithin verjudet. Wir nennen stichprobenweise aus der Zeit von 1912 bis 1920 unter anderem an jüdischen Fachblättern Allgemeine Medizinische Zentralzeitung, Berliner Ärztekorrespondenz, Zentralanzeiger für Sanatorien, Deutsche Ärztezeitung. Weitere medizinische Organe werden herausgegeben bzw. redigiert von folgenden Herren: Dr. Jakobson, Dr. Ellenberger, A. Waldeyer, Professor Brandenburg, Dr. Isenburg, Dr. Engström, Dr. Abel, Dr. Kamina, Dr. Alzheimer, Professor Finkelstein, Dr. Oppenheimer. Allgemeine Börsenzeitung, Die Bank, Der Bankier für alle, Berliner Börse, Berliner Börsenberichte, Berliner Börsenhalle, Berliner Börsenjournal, Berliner Merkur, Die Bilanzkritik, Deutsche Börsenzeitung, der Fondsmarkt, Grundbesitzerzeitung, Wohnungsanzeiger für Berlin-West, Berichte der Pharmazeutischen Gesellschaft, Biochemisches Zentralblatt, Deutsche Drogistenzeitung, Gastwirtszeitung, Gießereizeitung, Eisenzeitung, Papier- und Schreibwarenzeitung, Papier- und Schreibwarenhändler, Wochenschrift für Papier- und Schreibwarenhändler, Papierzeitung, Der Konfektionär, Der Manufakturist, Modenrundschau, Schuhanzeiger und Lederwelt, Schuhmacherbörse, Allgemeine Tapeziererzeitung, Technische Rundschau, Allgemeine Tischlerzeitung, die Grafische Welt, Faktorenzeitung für Buchdruckereien und so weiter, der Deutsche Buch- und Steindrucker. Der jüdische Verlag Henry Schwerin gibt 1914 unter der Leitung des Juden Calais folgende Zeitungen heraus: Die große Modenwelt, Mode und Heim, Mode und Haus, Frauenfleiß, Kindergarderobe, Zentralblatt für deutsche Moden, Illustrierte Wäschezeitung, Die elegante Mode und der Bazar, ebenso die Praktische Berlinerin, Die Dame und Dies Blatt gehört der Hausfrau, werden von Ullstein verlegt. Die große Modezeitung gehört Philipp Stein, die Berliner Damenzeitung wird von B. Benedix, die Modistin von Moses Albu, die Sonntagszeitung für Deutschlands Frauen von S. Hochstein geleitet. Der Damenputz erscheint bei Siegfried Frohnbach, L'Ideal Parisienne, Le Toilette Moderne, Marisa Schick bei G. Lyon. Die vorwiegend jüdische Bazar AG gibt die elegante Mode und die große Modezeitung heraus.